Good old fashioned Loverboy Queen. Er ist doch am Ende doch nur ein ganz altmodischer Liebhaber. Niemand schleuderte Mikrofonständer so elegant rauf und runter hin und her. Der Sänger und Musiker Freddie Mercury. Heute wäre er 70 Jahre alt geworden. Die Liste der Hits seiner Band ist endlos lang, fängt in den 70ern an. Und das war eben einer davon aus dem Jahr 76 von ihrem Album A Day at the Races. Über die Musik hinaus, zu der man ja auch noch wahnsinnig viel sagen könnte, die war ja schon beeindruckend und originell und genial. Das Markenzeichen der Band aber war eben dieser Typ. Hasenscharte, einmalige Stimme, Liebe zum Kostüm, flamboyante Bühnenshows. Vor fast genau 25 Jahren, am 24. November 91, starb Freddie Mercury in seinem großen Haus in Kensington in London an den Folgen seiner HIV-Infektion. Sein langjähriger Lebensgefährte Jim Hutton war an seiner Seite. Übrigens, wenn Sie mal wieder ein paar fette Tränen vergießen wollen, ich empfehle Ihnen das Buch von Jim Hutton. Er hat ein enorm bewegendes Buch über seine Zeit mit Freddie geschrieben. Das aber nur nebenbei. Was bleibt von Freddie Mercury ein Vierteljahrhundert nach seinem Tod? Welchen Einfluss hatte er auf die Popmusik? Darüber spreche ich jetzt mit der Autorin Jenny Zürcher. Guten Tag. Hallo. Ja, Queen war durch Freddie Mercury immer eine Band mit großen Gesten. Das war ja zum maskulin geprägten Rock der Mid-70er mit martialischem Auftreten. Ich sage nur Led Zeppelin oder Black Sabbath. Eigentlich ein kompletter Gegenentwurf. Wie passte denn Freddie in diese Zeit rein? Ja, man muss sehen, dass er ja auch nicht der erste Künstler war, der so exaltiert auftrat. Klar, da gab es die großen Rockbands, aber wir hatten ja gerade eine Zeit hinter uns gelassen damals, die halt, wo die Sachen sich veränderten. Also wo die Männer anfingen, lange Haare zu bekommen, femininer zu werden, tatsächlich auch pathetischer zu werden. Und ich meine, es gab früher auch schon Künstler wie Little Richard oder Liberace, die sowieso noch viel, viel stärker mit ihrem Aussehen rumgemacht haben auf der Bühne und sich sehr exaltiert gegeben haben. Ich glaube, dass Mercury im Prinzip in dieser Zeit so ein bisschen davon, ein bisschen sich dieses etwas tolerantere Klima zunutze machen konnte. Also er konnte ein bisschen mehr, man war diesen Typus Paradiesvogel, war man damals schon gewöhnt. Also man wusste, dass im Kulturbetrieb solche Menschen rumlaufen. Und es passt auch dazu, dass Queen, als sie 1974 das erste Mal bei Top of the Pops auftraten, dann taten sie das, weil Bowie abgesagt hatte. Also man hatte schon mit solchen Menschen, mit solchen etwas ungewöhnlicheren oder feminineren oder irgendwie pathetischeren auftretenden Menschen zu tun gehabt. Und er schaffte es sozusagen dann damit den Pathos ein bisschen salonfähig zu machen oder dieses ganz übertriebene so ein bisschen in den Mainstream zu holen mit seiner Band. Wie hat denn Freddie Mercury die Art und Weise beeinflusst, wie sich Popstars dann später präsentiert haben? Hat das weitergewirkt? Das hat auf jeden Fall bis heute ganz starke Einflüsse. Es gibt Bands, die sich ganz klar dazu bekennen, von Queen beeinflusst worden zu sein, wie zum Beispiel The Darkness mit dem Sänger Justin Hawkins, der so eine extrem ähnliche Stimme hat. Lustigerweise spielt der Sohn vom Queen-Schlagzeuger Roger Taylor jetzt bei The Darkness Schlagzeug. Also die haben sich auch noch weiter irgendwie verbandelt. Dann gibt es so Gay-Dance-Acts oder eben Bands, die aus so Gay-Dance-Clubs bekannt sind, wie Panic at the Disco oder die Scissor Sisters oder auch eine Katy Perry oder Lady Gaga, die ja nur nicht umsonst Lady Gaga, so wie Radio Gaga auch heißt, ne, haben natürlich gerade in dieser Art und Weise, wie sie mit Kostümen umgehen, was sie auf der Bühne alles machen können, wie sie sich so inszenieren zwischen Frau und Mann und Kunstprodukt, das hat ganz viel mit der Bühnenshow von Queen zu tun. Nun ist Queen ja auch bekannt für den extrem eigenen Sound. Die haben sich ja, wenn man so will, schon ein eigenes Genre freigemacht. Vaudeville, klassische Oper, Hardrock und noch etliches anderes kommt da zusammen. Welchen musikalischen Einfluss haben Queen denn hinterlassen? Also ich möchte vor allen Dingen, eigentlich kann man nicht über Queen reden, ohne auch über die Sparks zu reden, die es eigentlich schon genauso lange gibt, die komischerweise auch, also interessanterweise auch einen ähnlichen Musiksound hatten. Die waren halt nie im Mainstream. Also es war nicht so, dass Queen die einzige Band war, die so diesen Prog-Rock, oder wie man das nennen möchte, diesen Rock'n'Roll über seine Grenzen hinaus gehievt hat. Aber heute würde ich sagen, die Band, die mir als erstes einfällt, die wirklich auch immer sagt, dass sie unglaubliche Queen-Fans sind, natürlich Muse. Muse, die es auch schaffen, so eine Rockoper zu machen, also auch ein Konzeptalbum zu machen. Und das sind alles so Sachen, die ohne Queen, glaube ich, nicht möglich gewesen wären. Kurt Cobain hat immer gesagt, dass er Queen total bewundert, komischerweise. Boy George natürlich. Also da gibt es dann gibt es natürlich in den 80ern, wo Queen sich dann so ein bisschen geändert haben und so ein bisschen mehr in diese Wave-Disco-Nummer reingegangen sind. Damit haben sie dann wieder diese Dance-Acts beeinflusst und nicht umsonst waren die damals ja in München und haben also diesen Munich-Sound, diesen etwas kälteren Disco-Sound angefangen, der dann ganz viel in dieser Tanz- und Dance-Unterhaltungsszene beeinflusst hat. Also die sind auf jeden Fall noch bis heute spürbar. Ein ganz wichtiges Kennzeichen, was natürlich für seine Biografie und die Geschichte von Queen wichtig ist: Freddie Mercury war schwul, aber das war damals trotzdem ja nicht so leicht. Das vergisst man heute schnell wieder. Ich habe gelesen, erst 1990 hat die WHO die Homosexualität von der Liste der psychischen Erkrankungen runtergenommen. Das muss man sich auch nochmal vorstellen. vorstellen. Wie war denn die Meinung der Öffentlichkeit damals? Haben die Fans das denn so akzeptiert? Wussten die überhaupt, dass er schwul war? Genau, und dazu noch nebenbei, 1967 wurde erst eine Homosexualität in England nicht mehr unter Strafe gestellt. Also aufgewachsen ist er wahrscheinlich in so einer Atmosphäre, wo das noch ganz, ganz schlimm und repressiv war. Ich glaube, dass die Fans das tatsächlich wussten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand eine Band, die Queen heißt, dessen Sänger als erstes einen Song macht, der Fairy King heißt und der sich auch wie eine Fairy gibt, der die Teekännchenhaltung quasi erfunden hat auf der Bühne. Bei so einer Art von Theatrale kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht bekannt war. Aber man hat tatsächlich damals aus den Gründen, die wir gerade besprochen haben, einfach nicht so drüber gesprochen. Also man hat das tatsächlich, auch wenn das jetzt offiziell nicht mehr verboten war, wurden Homosexuelle einfach oder queere Menschen extrem aus der Gesellschaft rausgedrückt. Also das wäre auch was gewesen, womit man ihn hätte unter Druck setzen können. Also das wäre was gewesen, wo man ihn ständig drauf angesprochen hätte. Und ich glaube, das war schon bekannt. Jeder, der Fan war, wusste das. Aber ja, man hat einfach nicht drüber gesprochen. Das war eine sehr, sehr unglückliche Zeit für sowas. Ich kann mich erinnern, damals war ich ja noch Bravo-Leser. Da ist darüber auch berichtet worden. Und da gab es immer so ein kleines Feigenblatt. Freddie Mercury hat dann besonderen Frauen, die er toll fand, teure Parfüms geschenkt. Wahrscheinlich, um das ein bisschen auch so feigenblattmäßig zu verdecken. Wie ist er selbst denn mit der Homosexualität in der Öffentlichkeit umgegangen? Er gilt als bisexuell. Ich kann es jetzt auch nicht, ich kenne ihn ja auch nicht persönlich, aber er war auf jeden Fall lange mit einer Frau zusammen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er bisexuell war. Er hat tatsächlich 1974 immer noch in einem Interview negiert und hat behauptet, nein, er sei nicht schwul. Es gibt jetzt neuerdings, es gibt ja einige neue Bücher, die rausgekommen sind, und da gibt es so die Behauptung, dass er ja in einem Text von Bohemian Rhapsody, wo er singt, Mama, I just killed a man, das wäre quasi sein heterosexuelles Ich gewesen, was er damit umgebracht hätte, und damit hätte er quasi schon so, wenn man das psychotherapeutisch aufbereitet, sich eigentlich schon geoutet. Aber ich glaube, dass er das wirklich nicht richtig wollte. Also er wollte sich nicht outen, weil er Angst hatte davor. Er hat auch kaum Interviews gegeben, das ist ja auch bekannt. Einmal, weil er ein ganz schlechtes und kaputt oder sehr, sehr belastetes Verhältnis zu den Medien hatte, so wie die ganze Band, weil gerade die englischen Medien sehr schlecht über Queen oft geschrieben haben. Aber andererseits glaube ich halt auch, weil er wirklich nicht über solche Sachen reden wollte, über solche persönlichen Geschichten. Das war halt damals einfach noch so, dass da konnte man Menschen richtig mit kaputt machen. Dann fing, als es in den 80ern anfing mit HIV und AIDS, wurde es natürlich im Prinzip noch schlimmer, weil wenn man dann sowas zusammenbrachte, also wenn man gewusst hätte, er ist schwul oder er ist bisexuell, hätte man dieses Thema dann sofort aufs Tablett gebracht und hätte ihn sofort damit unter Druck setzen können. Man hat die Menschen ja damals komplett ausgeschlossen aus der Gesellschaft und wahnsinnig diskriminiert. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Problem war, dass er das dann lieber für sich behalten wollte. Ja. Er war nie ein Botschafter für Homosexuelle oder irgendeine Art von, auch politisch hat er sich ja immer zurückgehalten. Queen haben sogar mal in Sun City gespielt, in dieser sehr umstrittenen südafrikanischen, diesem Ressort zu Apartheid-Zeiten. Er hat sich nicht als Botschafter für irgendeine Art von Gruppierung gesehen, so glaube ich das. Das letzte Queen-Album mit ihm ist ja nun schon über 25 Jahre her, The Miracle 89. Was bleibt denn heute von der Band? Wie kann man diese Songs oder wie hört man diese Songs heute? Ich finde, es bleibt auf jeden Fall, ganz profan bleiben die Hits, also diese wirklich relevantes und beeindruckendes und allgemeines Kulturgut sind, eben das Stück, was wir vielleicht auch gleich noch hören, dann noch We Will Rock You und Bohemian Rhapsody und so weiter. Und ansonsten bleibt in Erinnerung, so eine Band wie die gibt es tatsächlich nicht mehr. Also man kann das auch musikalisch, kann es das überhaupt nicht mehr geben, weil das Bandkonzept an sich ja im Mainstream einfach nicht mehr so richtig trägt. Also das, was jetzt aktuell modern ist, sind ja alles immer Sänger, Sängerinnen mit einer Band im Hintergrund, die man nicht kennt. Diese Art von Band, dass auch vier Charaktere, unterschiedliche da zusammenspielen und sowas machen, das gibt es nicht mehr. Von daher bleibt halt vor allem die Musik übrig, und es bleiben wahnsinnig viele Bilder, Symbole, Images übrig von Freddie Mercury, die ich auch auf gar keinen Fall vermissen möchte, auch wenn ich da manchmal etwas fragwürdig seinen ästhetischen Geschmack beurteilen muss. Wir legen heute ein paar Rosen an sein Grab. Freddie Mercury, er wäre heute 70 Jahre alt geworden. Über diesen wohl schillerndsten Sänger der Rockgeschichte und den Einfluss seiner Band Queen habe ich mit der Autorin Jenny Zülker gesprochen. Frau Zülker, herzlichen Dank. Gerne. Und jetzt gibt es noch mal Musik, klar, von Queen. Ihr erster internationaler Hit 1974, Killer Queen. She keeps them away, Chandler, in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Beam. Guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try?